Kapitel 2 Das große Sterben. Eine schleichende Entwicklung. Indiens Geier zählten noch vor rund 30 Jahren zu den häufigsten Greifvögeln der Welt und hatten über Jahrtausende hinweg die Funktion einer Art Gesundheitspolizei. Sie fraßen Aas, darunter auch verendete, heilige Kühe, die sich aus religiösen Gründen zahlreich auf Indiens Straßen finden. Bis in den 90er Jahren das Schmerzmittel Diclofenac in der Tiermedizin populär wurde. Schon bald setzten es MilchbäuerInnen und HalterInnen von Zug- und Lastentieren ein, weil das Medikament sehr kostengünstig ist. Allerdings hat es auch einen fatalen Nebeneffekt. Es löst bei Geiern Nierenversagen aus und ist so giftig wie Cyankali für den Menschen. Innerhalb von 15 Jahren sanken die Bestände dreier Geierarten in Indien um mehr als 95%. Infolgedessen wurden Kühe nicht mehr wie früher auf natürlichem Wege beseitigt. Und, vielleicht noch schwerwiegender, die Zahl verwilderter Hunde nahm zu, weil sie mehr Aas fressen konnten. Da Hunde auch Menschen beißen, kam es zu einem deutlichen Anstieg von Tollwutfällen. So hat der Rückgang der Geierpopulationen, was an sich schon beklagenswert wäre, wahrscheinlich auch noch den Tod von fast 50.000 Menschen verursacht. In der Europäischen Union ist das Mittel ebenfalls für die Veterinärmedizin freigegeben. Der erste tote Geier, der nachweislich an Diclofenac gestorben ist, wurde im September 2020 in Katalonien gefunden. Nun steht zu befürchten, dass es auch in Südeuropa, wo das Mittel derzeit vor allem auf dem Markt ist, zu einem Geiersterben kommen könnte. Mit noch unabsehbaren Folgen. Das Beispiel zeigt, welche Wirkungen schon das Aussterben ganz weniger Arten mit sich bringen kann. Und es zeigt auch, dass sich Effekte nicht im Vorhinein abschätzen lassen, weil so ein Verlust eine Kettenreaktion auslösen kann. Nun ist das Verschwinden von Arten nicht per se beunruhigend. Sterben gehört zum Leben, auch zur Natur. Tiere und Pflanzen leben in einer sich ständig wandelnden Umwelt. Entweder sie passen sich an, oder sie werden von besser angepassten Arten verdrängt. Zum Beispiel, weil die Klimabedingungen und Lebensräume sich verändern. Insofern ist das Auftauchen und Verschwinden von Arten nichts Ungewöhnliches, sondern der Normalfall und gehört seit jeher zum Lauf der Natur und der Evolution.